ich muss mich operieren lassen, denn ich seh zu geil aus, hä? Ich bin abgefuckt, deine Fans feiern dich, denn du bist fast intakt. Ich stehe auf um 18 Uhr und esse Frühstück an ein Huhn. Du Wunder, deiner Tour siehst aus wie deine Nachgeburt. Ich hab ne Voodoo-Puppe von jeder YouTube-Note. Du Spaß musst jetzt ins Studio, denn deine Crew will kuscheln. Wir fronten deine Stadt und du machst ein Statement, ich kill deinen Schutzengel, denn er kommt mir in die Quere. Du hast im Schrank ne Puff, ich ein Waffenarsenal. Ich pump Kugeln in dein Kopf und du kacke in die Charts. Rapper wollen fronten, aber staunen nicht schlecht, wenn ich ihren Frauen die Augen aussteche. Eine Warnung an Ben Salomo, ich töte gerne Mittwochs und trage Boots, denn Ziegenfüße passen nicht in Flipflops. Sechs Nutten Mord, Alter, sechs Nutten Mord. Sechs Nutten Mord, sechs Nutten Mord. Alter, sechs Nutten Mord. Sechs Nutten Mord, sechs Nutten Mord. Alter, sechs Nutten Mord. Sechs Nutten Mord. Sechs Nutten Mord. Alter, sechs Nutten Mord. Wir verbrennen dein Dorf. Alter, mit Rap ist vorbei, denn der Dämon in mir stopft sich Dreck in den Hals. Triff mich in der Nacht, wie ich creep durch den Wald auf vier Beinen, das Licht von den Augen reflektiert, yeah. Seit Jahrzehnten gibt es Rapper, die nur reden, doch wir kommen und machen, hilf mit uns hier im Leben. Magazine wollen schreiben, aber können ich richtig lesen, ich bin paranormal und sick gewesen. Ich komm nicht aus Berlin, genauso wie mein Rap, allerhöchstens meine Kleidung, denn ich trage maskulin. Shit, nein, Dämon, Alter, nenn mich Aladdin, ich bin cool und ich habe Fantasien. Jetzt ja, ich kann nicht rappen, wenn es hell ist. Dann kannst du meine Stimme, Mann, ich mache sie unkenntlich. Ich missachte die Bags, bin unter 21 Savage. Die Stimme so eisig, ich liebe die Kälte. Ihr tippt mit Noten, ihr Features schwuchteln. Wir machen Videos, ein dummer Skinny guckt sie. Ich trage eine Skibrille von Gucci und mein Mob ist die Uzi. Sechs Noten Mord, Alter, sechs Noten Mord. Sechs Noten Mord, sechs Noten Mord. Alter, sechs Noten Mord. Sechs Noten Mord. Sechs Noten Mord. Alter, sechs Noten Mord. Sechs Noten Mord. Sechs Noten Mord. Alter, sechs Noten Mord. Wir verbrennen dein Dorf. Berlin juckt mittlerweile, rappt dort jeder, der bescheiße. Meine Crew achtet auf Noten, deine Crew achtet auf Reime. Yeah, Uzi Mob, direkt aus Memphis. Du bist nicht wie ich, weil du dummer Bastard wack bist, ah. Du rappst Witze wie Herr Gens und genau deswegen wirst du Noten so gehängt. Ich hasse schwule Rapper, aber mein ich juicy gay. Meinst du schlapp Made Nuts, doch einheimlich meine Tapes. Ich bin pimpt out, guck wie ich mein Pit gegen dein Kinn hau. Du bist Hochglanzvideos, aber ich fick drauf. Du Trottel sagst Hip-Hop, Hände in die Luft. Ich bin gerade auf dem Splash, doch mein Schwanz ist in dem Puff. Ich bin abgemagert, doch kein Halten passt so. Deine Crew hat Sixten, meine Gang hat taktlos. Naja, war nur Spaß, ich hör keinen deutschen Rap, abgesehen von ApoRed.